Die Islamkonferenz kam zwar spät, aber immerhin, sie kam. Dafür verdient der konservative Protestant Wolfgang Schäuble Respekt. Seine Islamkonferenz hat in 4 Arbeitsgruppen den Dialog mit den Muslimen aufgenommen und das war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind allerdings nur Empfehlungen und da liegt das Problem. Beispiel 1, die Abschlusserklärung des Gesprächskreises Sicherheit. 3 religiöse Dachverbände unterschrieben in diesem Papier, dass islamische Organisationen zum Beispiel ihre Finanzen den Behörden gegenüber künftig offenlegen sollen. Aber der Islamrat unterschrieb nicht. Kein Wunder. Der Islamrat wird von der islamischen Gemeinschaft millegürisch dominiert und dort ermittelt gerade die Münchner Staatsanwaltschaft gegen einen hohen Funktionär wegen Geldwäsche. Wenn sich aber nicht mal ein relevanter Konferenzteilnehmer um die Empfehlungen scheren will, warum sollten es dann die zahlreichen anderen Moscheevereine im Lande tun? Beispiel 2. Die Arbeitsgruppe Religionsfragen und Verfassung hat einen durchaus sinnvollen Kriterienkatalog für den Status einer anerkannten Religionsgemeinschaft entwickelt. Jetzt wissen also Muslime und Kultusbehörden der Länder, welche Merkmale ein islamischer Verein haben muss, wenn er als Religionsgemeinschaft anerkannt werden will. Das ist wichtig, weil nur anerkannte Religionsgemeinschaften an staatlichen Schulen Islamunterricht erteilen dürfen. Wegen der Kulturhoheit der Länder ist die Islamkonferenz als Bundesgremium eigentlich nicht befugt, den Ländern Ratschläge zu erteilen. Die Gefahr, dass die Handlungsempfehlungen der Konferenz im Dickicht des Föderalismus hängen bleiben, ist also groß. Letztlich war die Islamkonferenz ein zahnloser Tiger. Abgesehen davon, dass ihre islamischen Teilnehmer als Abordnung der Muslime nicht einmal demokratisch legitimiert waren. Wolfgang Schäuble will nun die Konferenz in der nächsten Legislaturperiode fortführen. Besser wäre es aber, den Diskurs aus dem Exklusivbereich des Bundesinnenministeriums heraus in die Kommunen und Länder zu tragen und die Debatte dort vor allem öffentlich weiterzuführen. Das heißt, die Moscheegemeinden und die unorganisierten Muslime, die Bürgermeister und Schulräte, die islamischen Geistlichen und die Polizeibeamten sollten die Ärmel hochkrempeln und Kommissionen in ihrer Stadt gründen. Dort könnten dann zum Beispiel Pläne für den Unterricht entwickelt und Foren für Schulkonflikte eingerichtet werden. Kleine Brötchen, Pragmatismus, intelligente Teillösungen sind jetzt das Gebot der Stunde. Durchaus auch auf der Basis der Empfehlungen der Islamkonferenz, aber vor allem auf den konkreten Fall bezogen. Die große Anerkennung des vielgestaltigen Islam als Religionsgemeinschaft in Deutschland wird noch mehr als eine Legislaturperiode dauern. Aber man kann ja schon mal anfangen, vor Ort, zu Hause, da, wo die Probleme brennen.